tanz, tanz bis zum Morgen. Wodka O tötet all deine Sorgen. Nina, Lisa, Torben und Jordan tanzen durch bis in den Untergang. Tanz, tanz bis zum Morgen. Fanta Korn tötet all deine Sorgen. Zieh die Nase bis hoch in den Orbit. Tanz die Nacht bis in den Untergang. Endlich wieder Freitag, alle an die Xbox. Kiffen jetzt, doch besoffen schon ab Mittwoch. Boys, Skinny Jeans, Girls, Fett, Lipgloss. Blonde Jungs lernen Deutsch sprechen mit Hip-Hop. Du nennst ihn Rudi, er nennt dich Hurensohn. Hurensohn, das gehört schon zum guten Ton. Es ist normal, dass man sich Hurensohn nennt, wenn man kein anderes Wort außer Hurensohn kennt. Sogar Herr Schmidt sagt, heute ist dein Glückstag, weil er aus deiner 6 doch noch eine 5 macht. Du Hurensohn hast die Schule verpennt, Gott sei Dank werden heute Schulnoten verschenkt. Yeah, du bist super in Form, geh auf Sonnenbank, denn du bist zu blass von Form. Du wärst so gerne ein Murat geworden, aber wurdest leider als Lukas geboren. Also tanz, tanz, tanz bis zum Morgen. Wodka O tötet all deine Sorgen. Nina, Lisa, Torben und Jordan tanzen durch bis in den Untergang. Tanz, tanz bis zum Morgen. Fanta Korn tötet all deine Sorgen. Zieh die Nase bis hoch in den Orbit. Tanz die Nacht bis in den Untergang. Du bist individuell ein echtes Unikat. Aha, das hat dir heute Morgen Facebook gesagt. Ach so. Du bist so cool, wenn dich jemand anspricht, guckst du in die Luft und antwortest nicht. Du haust den Tag tot, Treffen am Bahnhof, alle im Kreis, Kopf runter auf Smartphone. Keine Lust mehr auf Konversation, Bluetooth, Gedankentransfer, sprachlos. Nicht lange her, dass deine Haare lila waren, jetzt bist du Gangster, machst Ware beim Dealer klar. Was du mit Hetero meinst, das sieht man ja, Schlauchsaugen mit Bratan in Shisha-Bar. Yeah, du machst aus Sweetnet und Alban und alle Kanaken sagen korrekter Alban. Jetzt hast du Höhenflug, Seilbahn ohne Rückgrat, stürzt so ab, stürzt so ab, stürzt. Tanz, tanz, tanz bis zum Morgen. Wodka O tötet all deine Sorgen. Nina, Lisa, Torben und Jordan tanzen durch bis in den Untergang. Tanz, tanz bis zum Morgen. Fanta Korn tötet all deine Sorgen. Zieh die Nase bis hoch in den Orbit. Tanz die Nacht bis in den Untergang. Tanz!